WDR 5 Erlebte Geschichten. Eleonore Weisgerber, für die schon mit 10 Jahren feststand, Schauspielerin zu werden, wird am kommenden Freitag 70 Jahre alt. In Wiesbaden als Tochter eines Exportkaufmanns und einer Krankenschwester geboren, verbrachte sie als Kind 4 Jahre in Santo Domingo, Südamerika. Dort lernte sie bereits im Kindergarten Englisch und Spanisch, in der Schule noch Französisch, was ihr später bei internationalen Filmproduktionen zugute kam. Die Absolventin des Berliner Max-Reinhardt-Seminars drehte viele Filme im Ausland, besonders in ihrer Wahlheimat Frankreich. Serien wie Der Kommissar, Derrick Tatort oder Praxis Bülow-Bogen hat die schmale, zarte Frau nicht gemieden, aber dort auch nie so lange mitgespielt, dass sie darüber ihren Namen als Charaktermimin verloren hätte. Seit über 50 Jahren spielt sie Theater oder steht vor der Kamera oft als unterkühlt, elegante oder strenge Dame. Dass sie privat alles andere als distanziert und kontrolliert ist, zeigen ihre erlebten Geschichten. Also ich war 3, als wir nach Santo Domingo umgezogen sind, weil mein Vater dort Exportkaufmann war und nach dem Krieg, ja, in Deutschland auch nicht so besonders schön war. Und dann haben wir da in einem Haus gewohnt mit einem Garten und hinten im Garten war eine Bananenstaude. Und meine Mutter machte nun natürlich alles aus Bananen, weil das wunderbar war, dass man so viele Bananen hatte. Und ich konnte Bananen irgendwann nicht mehr sehen. Also ich weiß, ich bin mindestens Mitte 30 gewesen, bis ich wieder eine Banane halb essen konnte. Ich hatte die Nase voll von Bananen. Ich war dann gleich im Kindergarten mit 3. Und dort war Spanisch und Englisch, weil es einige Familien gab, die dort lebten, die eben Amerikaner, Kanadier, Engländer waren, gar keine Deutschen. Ich glaube, wir waren die einzige deutsche Familie auf der Insel. Aber in der Familie haben wir natürlich Deutsch gesprochen. Also ich habe eigentlich, ohne es zu merken, Spanisch und Englisch gelernt. Und ich habe dann auch Englisch sehr schnell gelernt, obwohl ich an der Schule Latein und Griechisch hatte. Und habe später erst gelesen, dass, wenn man so sehr früh andere Sprachen lernt, die Synapsen im Gehirn schon so früh verbunden sind für Fremdsprache, dass das nicht mehr verloren geht. Also der Traum, auf der Bühne zu stehen, entstand eigentlich, da war ich 10 Jahre alt und durfte mir das Kopenhagener Kinderballett angucken. Und ich saß da unten und dachte, oh, das ist ja so eine richtige Märchenwelt, so eine ganz andere Welt, wo ganz viel Fantasie ist und ganz andere Geschichten passieren können. Und dann machte ich eigentlich den Schritt fast selbstständig zu sagen, aber wenn man da auch noch spielen kann und nicht nur tanzen, sondern Schauspielerin, aber das geht ja jetzt nicht, ich bin ja erst 10 Jahre alt, aber dann habe ich meine Mutter bedrängt und habe gesagt, ich möchte ins Ballett, ich möchte ins Ballett, ich möchte ins Ballett. Meine Mutter hatte nun etwas Bedenken, mich ins Ballett zu tun, eben dann auf eine Bühne, denn ihre Mutter, also meine Großmutter, war Schauspielerin gewesen am Theater von ihrem 16. bis zu ihrem 26. Lebensjahr, war eine sehr erfolgreiche Schauspielerin in Mannheim und Karlsruhe, musste aber dann aufhören, weil sie meinen Großvater geheiratet hatte und der war aus einer gutbürgerlichen Familie und damals war es absolut unmöglich, dass ein junger Mann aus einer guten Familie eine Schauspielerin heiratet. Die hat dann aufgehört mit 26 Jahren und hat es wohl ihr Leben lang bereut und war wohl, was meine Mutter erzählt, relativ eitel. Und meine Mutter hatte tierisch Angst, ich könnte genauso eitel werden wie ihre Mutter. Und sagte deswegen, gut, du kannst ins Ballett, aber nicht in das Ballett, das mit dem Theater zusammenarbeitet. Wir wohnten damals in Baden-Baden. Und das Ballett hat immer eine große Rolle gespielt im Weihnachtsmärchen. Ich war dann im Ballett, 6 Wochen, 2 Monate. Und just am Ende da erlitt die Ballettchefin des Theaterballettes einen Herzinfarkt. Und das Theater sagte, ja, dann wird es jetzt schwierig mit dem Weihnachtsmärchen und griff nach der nächstgrößten Ballettschule und das war meine. Das heißt, ich durfte im Weihnachtsmärchen mitmachen. Und da hat meine Mutter mich dann auch nicht mehr aus dem Ballett rausgenommen. In Frau Holle durfte ich dann mitspielen und eine Blume sein und ein kleiner Schneemann. Und was war noch? Ein Stern durfte ich auch spielen. Auf jeden Fall sagte da schon der Intendant, Da haben wir wohl eine kleine Schauspielerin auf der Bühne, weil ich immer versucht habe, die einzelnen Tanzauftritte auch immer in der Rolle zu gestalten. Also nicht nur die Schritte zu machen und zu lächeln, sondern ich habe auch immer versucht, die Situation mitzuspielen. Dann war es für mich ganz klar, ich möchte Schauspielerin werden. Man steht auf der Bühne und alle Leute gucken zu und dann klatschen sie alle. Das ist ja ganz toll. Später gab es dann andere Gründe, warum ich Schauspielerin sein wollte, weil ich es einfach ganz toll fand. Dachte ich, vielleicht passiert mir das ja nie, dass ich eine große Liebe finde, aber in der Rolle kann ich es spielen. Vielleicht passiert mir das ja nie, dass ich diese extremen Leidenschaften erlebe, die in den ganzen Büchern stehen oder in den Theaterstücken vorkommen. Aber auf der Bühne kann ich es ja dann spielen. Und das war dann auch so eine Phase. Dann war ich sehr, sehr begeistert einfach von der Sprache von Schiller und Goethe und Kleist. Also ich habe mit 12, 13 schon diese ganzen Klassiker gelesen und fand es so wunderbar, wie die solche Sachen ausdrücken. Dann war es also die Begeisterung für die Sprache, die mich weiter in diese Berufsrichtung gehalten hat. Und dann im Späteren war es eigentlich die Psychologie. Also, dass man eigentlich permanent auf der Suche nach Hintergründen für menschliches Verhalten ist und dafür, sagen wir mal, seine Fantasie verwenden kann, Beobachtung von Menschen verwenden kann, recherchieren muss, um hinter irgendwas zu kommen. Und ich war noch auf der Schauspielschule. Da kam die Anfrage von Helmut Keutner, ob er eine junge Schauspielerin haben könnte. Er würde gerade fürs Fernsehen Stella von Goethe inszenieren. Und ich wurde dann gefragt, ob ich das machen würde. Und das wollte ich natürlich sehr gerne. Und bevor wir die Proben anfingen, sagte er, also dann streng dich mal an, wenn du das gut machst, habe ich demnächst eine schöne Rolle für dich. Naja, klar, ich wollte mich sowieso anstrengen, aber anscheinend habe ich es gut genug gemacht. Auf jeden Fall bekam ich dann 2-3 Monate später das Angebot in Bellamy, das war eine Verfilmung nach dem Roman von Guy de Maupassant, eine Rolle zu spielen mit Helmut Grimm, Erika Pluha, Dagmar Altrichter, also eine Wahnsinnsbesetzung. Und ich sollte eben die junge Suzanne Walter spielen, also das war die Tochter in dem Fernsehfilm, in dem Buch auch, des größten Verlegers, Zeitungsverlegers von Paris zu der Zeit, in der Bellamy spielt, also Ende des 19. Jahrhunderts. Und Bellamy, der ja so ein Aufsteiger ist und der erstmal sich an die Frau eines Journalisten rangemacht hat und somit den ersten Schritt in die Journalistenkarriere tun konnte, hatte nun den Ehrgeiz, noch einen Schritt höher zu gehen und dachte, naja, wenn ich die Tochter von dem größten Verleger verführe, dann bin ich ganz oben in der großen Gesellschaft drin. Und diese Tochter, die habe ich dann eben spielen dürfen. Und das war meine erste Fernsehrolle, ja. Da war eben meine Liebe zu Frankreich geweckt. Hier bin ich zu Hause. Hier habe ich das Gefühl, das ist so, wie ich mir Leben vorstelle. Und dann gab es eine Situation, nach Beendigung meiner Schauspielschule hatte ich das Angebot, eine große deutsch-französische internationale Koproduktion die weibliche Hauptrolle zu spielen. Und da kam irgendwann zum Drehort der Produzent, der französische Produzent, und sagte, sagen Sie mal, warum kommen Sie eigentlich nicht nach Paris? Ich war damals 22 und ich sage, ja, was soll ich denn jetzt in Paris? Ich hatte gerade mein erstes Theaterengagement für 2 Jahre abgeschlossen in Dortmund. War selig, dass ich das bekommen hatte. Es war nämlich auch damals nicht einfach, am Theater ein Engagement zu finden. Und dann sagte er, ja, wir machen immer mehr Koproduktionen und wir haben in Paris nicht so viele deutsche Schauspieler, die gut genug Französisch sprechen, dass man mit ihnen auf Französisch drehen kann. Das war mir irgendwie unheimlich, dachte, was ist das? Dann mache ich mich so abhängig und wenn das nicht so weiterläuft, wie ich mir das erträumt habe, dann nimmt mich keiner mehr am Theater, weil ich da ausgestiegen bin und weil sich das rumspricht, die ist nicht zuverlässig. Und ich hatte so eine Angst, dass ich mich nicht mal getraut habe, zum Intendanten zu gehen und zu fragen, ob er mich rauslässt. Ich habe mich nicht getraut. Bin nach Dortmund, ich habe viel gelernt in Dortmund, aber ich habe es unglaublich bereut, weil ich zu einer Zeit am Theater war, in der mein damaliges Aussehen nicht günstig war. Also man wollte nicht die Julia mit einer besetzen, die aussah wie die Julia. Man wollte nicht die Rosalinde mit einer besetzen, die aussah wie die Rosalinde. Es wurde alles sozusagen gegen den Typ besetzt. Das heißt, ich habe Jungens gespielt, ich habe Haushälterin gespielt, ich habe Männer gespielt, ich habe alles Mögliche gespielt, aber die ersten 3 Jahre nie die Rollen, die ich eigentlich hätte spielen sollen. Und ich habe gedacht, oh, wäre ich bloß nach Paris gegangen. Da hätte mir mein Aussehen nicht geschadet, sondern eher genutzt. Aber es war zu spät. Und dann passierte was ganz, ganz Merkwürdiges. Ich hatte schon viel gedreht in Deutschland und irgendwann kam ein Angebot für eine deutsch-französische Koproduktion und da kam der Produzent zu Besuch und es war der gleiche Produzent, der damals diese Koproduktion gemacht hat und mir angeboten hat, nach Paris zu kommen. Und dann kam also Monsieur Canelot, Michel Canelot, an den Drehort und sagte, ich finde es sehr gut, was Sie machen in dieser Rolle, wollen Sie eigentlich nicht nach Paris kommen? Ich sagte, was, warum? Er sagte, genau die gleichen Sätze, die er gut 20 Jahre vorher gesagt hat. Wir machen nach wie vor viele Koproduktionen, Sie können gut genug Französisch, kommen Sie doch nach Paris. Und da bin ich zu meinen Kindern gegangen und habe gesagt, so, jetzt ist es die zweite Möglichkeit, dass ich in Paris arbeiten kann. Bitte, bitte, bitte kommt mit mir dahin. Das ist der Traum meines Lebens. Ich habe schon mal vergeigt. Meine Tochter war eh schon auf dem französischen Gymnasium. Die sagt, ja, okay, machen wir. Mein Sohn sagte, nee, ich will nicht in eine Ganztagsschule. Aber den konnte ich dann damit überreden, dass ich gesagt habe, lasst es uns 3 Jahre versuchen. Und ich verspreche euch, wenn ihr euch nicht einlebt, dann gehen wir auch wieder zurück nach Deutschland. Haben natürlich gehofft, dass sie sich sehr wohl einleben. Das war aber nicht der Fall. Das heißt, nach 3 Jahren standen die beiden Kinder da und wollten nun beide zurück nach Berlin. Und dann bin ich halt mit den Kindern wieder zurückgegangen und habe gedacht, die können mir nie sagen, dass ich sie nicht liebe. Das wissen sie, dass das ein Riesenopfer war für mich, wieder zurückzukommen. Als ich dann wieder in Berlin war, hörte ich, dass Chabrol in Berlin einen Film drehen will. Der hieß Dr. M. Und ich habe mich erkundigt, wer macht Regieassistenz, wen kann ich ansprechen und fand auch den Kontakt und habe gesagt, ich möchte unbedingt da mitspielen und die sagte, da ist einfach nichts drin. Also es gibt keine Rolle in ihrem Alter, in ihrem Typus, alles ist besetzt oder aber kommt nicht in Frage. Ja, war ich traurig und dann kam eine Woche später ein Anruf von der Regieassistentin und sagte, ja, man könnte vielleicht was machen, Herr Chabrol sei mit einer Besetzung nicht zufrieden, er hätte sich da was anderes vorgestellt und sie hätte ihm meine Fotos gezeigt und ja, das sei ein Angebot. Ich habe mich natürlich wahnsinnig gefreut und dann bot man mir eine Gage an, die war ungefähr ein Drittel meiner normalen Gage. Und ich dachte, das kann ich nicht machen zu dem Preis. Wenn sich das rumspricht, dann sagen die Leute, ja Moment, da haben sie doch auch für den Preis gearbeitet. Warum denn jetzt nicht bei uns und so. Da dachte ich, Mensch, was mache ich denn bloß, was mache ich denn bloß? Ich will da mitspielen. Und dann habe ich gesagt, wissen Sie was? Ich möchte gerne, dass in meinem Vertrag expressis verbis steht, meine Gage geht brutto für netto an das Kinderhilfswerk. Ich möchte keinen Pfennig davon haben, aber ich möchte die Rolle spielen. Und dann habe ich sie gespielt. Und das Lustige daran ist, dass Jahre später ich von einem Filmstudenten eine Anfrage bekam für ein Roadmovie für 2 Frauen. Das war also die Hauptrolle. Dieses Buch gefiel mir sehr gut. Und das erste Gespräch mit dem jungen Regisseur fand ich auch sehr spannend. Also, wir haben den Film gedreht. Und das war der erste Film von Christian Petzold. Der Film heißt Pilotinnen. Die gucken natürlich an den Filmhochschulen Fellini an und Chabrol und Truffaut und die amerikanischen Klassiker. Und dabei hatte Petzold mich gesehen und dachte, ach, das wäre doch jetzt eine gute Besetzung für meinen Film. Irgendwann kam die Anfrage Theater des Westens in Berlin, die Uraufführung des Zirkusmusicals Barnum nach dem amerikanischen Zirkus Barnum & Bailey. Und es kam daher, weil der Hauptdarsteller mich gerne als weibliche Hauptrolle haben wollte. Aber die wussten jetzt nicht, ob ich gut genug singen kann. Also wurde ich zum Vorsingen bestellt und an diesem Tag Ich hatte gerade eine Erkältung halbwegs überwunden, hatte ich überhaupt keine Stimme. Also wirklich gar nichts. Ich konnte nur noch nicht mehr, hallo, ging gar nichts. So. Dann waren diese ganzen Musical-Sängerinnen und sangen vor und ich stand da und sagte, so, damit war für mich die Sache eigentlich erledigt. Nein, der Hauptdarsteller, Freddy Quinn, weil er nämlich eigentlich das alles konnte, was man im Zirkus machen musste, also jonglieren, balancieren und so weiter, ließ nicht locker und sagte, nein, ich möchte Eleonore Weisgerber als Charity Barnum. Also, wieder hin zum Vorsingen. Aber der damalige Direktor Fiebach lag im Krankenhaus. Und die anderen Herrschaften, die da unten saßen, trauten sich jetzt nicht zu entscheiden, kann die jetzt gut genug singen oder nicht. Also schickte man mich zu dem Gesangslehrer, der die ganzen Leute vom Theater des Westens betreute. Naja, der sollte entscheiden, ob ich das kann oder nicht. Also hat er mit mir Übungen gemacht, Arien gesungen und dann sagt er plötzlich, sagen Sie, wann ist denn eigentlich die Premiere? Und ich sage, na, 8 bis 10 Wochen. Sagt er, bis dorthin kriegen wir das so hin, dass keiner merkt, dass Sie noch nicht singen können. Und ich fand das so klasse, weil ich wusste, wenn wir die 3 Soli und die Duette 2 und Chorgeschichten, wenn wir das jetzt intensiv arbeiten, dann sagt dieser versierte Gesangslehrer, kriegen wir das so hin, dass ich das schadlos überstehen kann. Und so war es dann auch. Also Friedrich Luft, damals der große Kritiker, schrieb, und Eleonore Weisgerber überrascht mit einer hübschen Gesangsstimme. Und dann daraufhin wollte ich das natürlich weitermachen und habe dann danach 6 Jahre Gesangsunterricht bei Professor Xell weitergenommen, weil ich eigentlich immer singen wollte. Und danach kam kein Angebot mehr in die Richtung. Also ich habe dann viel gedreht und dann sagten Freunde, sag mal, du singst doch auch, warum singst du nicht mehr? Und ich sagte, kommt halt nichts. Und ich sagte, ja, dann mach doch was Eigenes. Da dachte ich, oh ja, das ist doch eine gute Idee. Und dann habe ich, als ich in Paris war, mit Constanze Engelbrecht, mit der ich befreundet war, haben wir zusammen diesen Chansonabend, also ich habe ihn eigentlich entwickelt, aber wir haben ganz viele zweite Stimmen dazu komponiert. Das hat dann wieder Constanze mehr gemacht. Also die Geschichte hieß Aufstieg und Fall der Femme Fatale. Also Chansons aus den 20er, 30er und ein paar aus den 50er Jahren. Ich habe so eine imaginäre Biografie erfunden von einer, naja, die so anfängt mit 15, 16 mal zu gucken, was mit Männern so los ist. Und dann habe ich immer verbindende Texte erfunden, die von einem Lied ins andere führen. Und dann war es aber so, dass Constanze sich sehr stark auf den klassischen Gesang konzentriert hatte und irgendwann sagte, es ist ja zu viel, ihre klassischen Gesangsabende und den Abend. Und inzwischen habe ich auch wieder in Berlin gelebt. Und dann sagte sie, du, ich bin ja nicht böse, wenn du das alleine machen willst, dann mach du das doch. Und seitdem habe ich dann meinen Chansonabend, also wirklich kreuz und quer durch Deutschland und Österreich, an verschiedenen Orten gegeben, sagt man wohl. Und ja, das hat viel Spaß gemacht. Also es ist eigentlich ein Beruf, bei dem man nie aufhört zu lernen, zu arbeiten, zu forschen. Und solange noch jemand sagt, ach ja, wir wollen Sie gerne engagieren, ist ja gut. Ansonsten kann der Beruf natürlich grässlich sein. Wenn keine Angebote kommen und man weiß nicht warum, wenn man nicht gefragt ist, da muss man schon sehr, sehr dickes Fell haben, um durch diese, sagen wir mal, Tiefzeiten durchzukommen, ohne zu verzweifeln oder ohne zum Alkohol zu greifen oder sonst irgendwas. Also ich sage immer, der Beruf, das ist ein bisschen gemein. Man muss wirklich so eine hauchdünne Haut haben, um alles nachempfinden zu können, eine unglaubliche Sensibilität haben, um sich in andere Menschen reinversetzen zu können. Auf der anderen Seite braucht man Haut wie ein Elefant, um das alles auszuhalten, was Leute auf einen eindonnern. Also ob das Regisseure oder Kritiker oder Leute sind, die glauben, sie wissen alles besser. Also da muss man schon ganz schön, also manchmal schon ist es nicht einfach. Also das kann bei einem Fachwechsel sein. Also man ist nicht mehr so jung, dass man noch die Geliebte spielen kann, aber man weiß noch nicht, wie kann man das den besetzenden Menschen, also den Leuten, die einem Angebote machen, klar machen, wo die Reise hingeht. Also ich sage oft jungen Kolleginnen, spielt nach oben. Spielt bloß älter, als ihr seid, denn dann können die Leute, die euch irgendwann besetzen in 5 Jahren, sich schon mal vorstellen, wie ihr als Mutter einzusetzen wärt. Also spielt eher rauf als runter, also im Alter rauf als runter, denn sonst geht's nicht weiter. Also man muss auch noch strategisch denken in dem Beruf. Und als ich Praxis Bülow-Bogen drehte, da war ich Mitte 30, glaube ich, da hatte ich schon in meinem sehr dunklen Haar 2 breite silberne Strähnen, was ich sehr schön fand. Dann drehte ich weiter, immer mit diesen silbernen Strähnen, und dann drehte ich einen 6-Teiler. Und nach dem 3. Teil kam der Produzent und die Regisseurin und sagte, ich müsste jetzt diese Strähnen nachtönen. Nur warum? Naja, in dem nächsten Teil hätte ich ja sehr viele Bettszenen. Und von vorne würde das schon aussehen, als ob das alles grau wäre. Ich sage, ja, und warum soll jetzt eine grauhaarige Frau nicht eine Liebesszene im Bett haben? Ja, nee, das könnte man ja dem Publikum nicht zumuten, das würde irritieren. Und ich konnte es nicht wirklich begreifen, denn es sah wirklich schön aus. Aber im Vertrag steht das, wir müssen unser Äußeres, also da hat der Regisseur und der Produzent mehr zu sagen. Also habe ich das nachgetönt. Und deswegen habe ich mir immer gesagt, wenn ich dann das Alter habe, in dem es normal ist, dass man graue Haare hat, dann lasse ich das rauswachsen. Und dann dachte ich, ich finde das einfach schön. Ich finde das eine schöne Farbe. Warum soll eine Frau, die mein Alter hat, warum soll die nicht auch silberhaarig sein? Inzwischen weiß man ja auch, dass auch im fortgeschrittenen Alter Mann und Frau ab und zu nochmal körperlichen Kontakt haben. Ich denke, man kann heute auch eine Liebhaberin im fortgeschrittenen Alter mit Silberhaar spielen. Als junges Mädchen habe ich immer gesagt, ich möchte 4 Leben haben. Denn ich möchte ein Leben haben, in dem ich Schauspielerin werde. Dann möchte ich ein 2. Leben haben, in dem ich Sprachen lernen und vervollkommnen kann. Dann möchte ich ein 3. Leben haben. Ich möchte nämlich ganz viel von der Welt sehen. Und das kann ich ja nicht, wenn ich immer im Theater bin. Und ich muss ein 4. Leben haben. Ich möchte nämlich eigentlich auch Kinder und mal Enkel haben. Und vor kurzem habe ich plötzlich gedacht, na sowas Verrücktes. Ich habe ja alle 4 Leben in einem untergekriegt. Also ich bin Schauspielerin geworden, ich habe 12 Jahre im festen Engagement am Theater gearbeitet. Dann kam das Drehen mit unglaublich viel Auslandsdreh. Also ich habe in Hongkong gedreht, ich habe in Namibia gedreht, ich habe in den Vereinigten Staaten, in Kanada, in Frankreich, in Schweden. Ich habe so viel Auslanddrehs gemacht. Und dazu kam dann auch noch, dass ich meine Sprachen weiter trainieren konnte. Und dann habe ich irgendwie nebenher auch noch Kinder gekriegt und die sind groß geworden und haben jetzt jeweils 2 Kinder und ich habe also auch noch 4 Enkel. Also es ist 4 Leben in einem. Ich bin also unglaublich verwöhnt worden. Sie habe 4 Leben in einem untergekriegt, sagt die Schauspielerin Eleonore Weisgerber, die in wenigen Tagen 70 Jahre alt wird. Für die WDR5-Sendereihe Erlebte Geschichten hat Andrea Lieblank sie in Berlin besucht. Die erlebten Geschichten des langen, hageren Mannes, der eigentlich Fußballer werden wollte, dann aber Weltklasse über 5000 Meter wurde, am nächsten Sonntag. Dann erzählt der 75-jährige Harald Norpott um 18.05 Uhr und um 22.05 Uhr. Informationen zu allen WDR5-Podcast-Angeboten finden Sie im Internet unter wdr5.de.